Lege sie in meinen Händen, ließ ich sie jetzt nicht gehen. Außerdem möchte ich ihnen vieles gestehen. Dauerte die Bekanntschaft auch nur sehr kurze Zeit, muss ich doch ehrlich sagen, es hat mich sehr gefreut. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen, ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich das Geständnis nicht versäumen, mit ihnen könnte ich glühen.